Das Thema heute, Groove auf Französisch, aktuelle Musik aus Frankreich. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Ilben. Rhinoceros aus Montpellier, auch in Deutschland keine Unbekannten mehr mit Le Mobilier. Ähnlich wie Saint-Germain haben Rhinoceros vorgemacht, wie sich Club-Sound und Live-Performance nicht widersprechen müssen. Was Rhinoceros bei ihren Konzerten für ein Gitarrenfeuerwerk zu den elektronischen Rhythmen abfackeln, hat auch hierzulande viele Festivalbesucher überzeugt. Nicolas Gondin und Benoît Dunkel gehören zu den gefragten Namen aus der französischen Musikszene. Was sie unter ihrem Pseudonym eher herausbrachten, war die Traumfabrik des Pop, völlig zeitlos, kitschig und trotzdem völlig trendy. Hören wir von ihrem ersten Album den Song Sexy Boy. Sexy Boy. Etienne de Crécy mit Scratched. Er ist Begründer des französischen Solid Labels, hat unzählige andere Künstler produziert, um sich vor kurzem mit seinem Soloalbum Tempo Vision von allen elektronischen Seiten zu zeigen. Auch so ein musikalischer Tausendsasser ist Thomas Bangalter, eine Hälfte der Formation Daft Punk. Unter Stardust verwirklicht er seine kitschigen Disco-Fantasien und hat international durchschlagenden Erfolg damit. Hören wir Stardust mit Music Sounds Better With You. But Einer der Sonderlinge des französischen Groove ist DJ Cam. In seinem Pariser Heimstudio bastelt er an der Musik von morgen, die zwar ihre Wurzeln im Hip-Hop hat, aber vom Streichorchester bis hin zu den hypnotischen Rhythmen der Insel Mauritius keine Grenzen kennt. Hören wir ihn von seiner CD Loa Project mit Ghetto Love. Thank you. Ein weiterer französischer Soundtüftler namens Bolini unter seinem Pseudonym Money Penny Project und dem Titel Petit Concert entre extraterrestres, frei übersetzt kleines Konzert zwischen Außerirdischen. Weiter mit Bertrand Bourgalin, Begründer und Macher des französischen Tricatel-Labels und schon mal mit Star-Autor Hullebeck als Musiker auf der Bühne zu sehen. Auf seinem Soloalbum The Sound of Music, das so schräg ist wie sein Macher, präsentiert Bertrand Bourgalin seine ganz eigene musikalische Breitseite, von Easy Listening bis hin zu elektronischen Experimenten. Hören wir das herrlich entspannte O Cyclades Elektronik. Mit zu der aktuellen Generation von Soundtüftlern, die das Genre Jazz mit neuen Elementen beleben, gehört Booster. Nach ähnlichem Schema wie schon Saint-Germain arbeitet der französische Tüftler mit souligen Stimmen und angesagten Rhythmen und das alles zu Hause am Computer. Hören wir Booster mit You're the One. Wait a minute. think I'll be screaming, y'all. Well, if it wasn't for your brothers and your fathers and your sisters and your dad sleeping in the hall, well, you should come into my room. There's a place for you and I. Yeah, we could start a baby boom. Oh Lord, baby, I'm ready to fly, back to fly. Give me your love. We just got to keep it real, baby. All I want is you. 'Cause all I want is you to feel, baby. You're the one. Did I visit all the mansions? No. Did I say how good it was? Just got to keep it real, baby. Oh. Bang Bang, französischer Soundtüftler mit The Prisoner von seinem Album Je T'aime, Je T'aime. Jetzt ein Stück von dem Sampler Paris is Sleeping, Respect is Burning, einem Sampler von 98, der einen musikalischen Querschnitt durch die Pariser Hausclubs bietet. Wir hören Catalan FC und Swen Love mit Private Number. Das war schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in der es um Groove auf Französisch, aktuelle Musik aus Frankreich ging. Beenden möchte ich diese Sendung mit Musik aus dem Café Abstrait. Wir hören The End von Le Wax. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss.